Kapitel 3, Übung B4. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Wo es besonders teuer ist. Die gute Nachricht zuerst. Zu den teuersten Städten der Welt zählt keine deutsche Stadt. Lesen Sie hier, wo man für das Leben tief in die Tasche greifen muss. Auf der Liste der teuersten Orte weltweit stehen, wie kann es auch anders sein, die üblichen Verdächtigen. Moskau, London, Hongkong. Die japanische Hauptstadt Tokio führt die Liste der Städte mit den höchsten Kosten an. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Moskau und Osaka. Hongkong belegt Platz 4, gefolgt von Peking, Genf und London. Unter den 50 teuersten Metropolen ist keine deutsche Stadt zu finden. Die teuerste nordamerikanische Stadt, New York, belegt hinter Zürich Rang 10. Teuerste Stadt der Welt bedeutet aber nicht automatisch Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Vor kurzem hat das Unternehmen Mercer Human Resource Consulting die Städte mit der höchsten Lebensqualität ermittelt. Sieger war Zürich, gefolgt von Vancouver, Wien, Genf und Sydney. Auch die deutschen Metropolen belegten gute Plätze. Frankfurt am Main teilte sich mit dem australischen Sydney Platz 5. München kam auf Platz 10 und Düsseldorf auf Platz 12. Berlin schaffte es an die 15. Stelle der Städteliste. Für den Vergleich bewertete man die Städte nach 39 Kriterien. Dazu gehörten zum Beispiel Umwelt, Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Verkehr und Freizeitangebote.